dein Blick, komm, tanz mit mir. Jetzt halt ich dich fest im Arm und im Takt kuschelst du dich an mich ran. Samstagabend stehen die Sterne gut, dass daraus Liebe wird, wenn die Band die alten Schlager spielt und man sich im siebten Himmel fühlt. Samstagabend werden Träume wahr, ich glaub daran, dass aus diesem schönen Augenblick viel mehr werden kann. Ich flüster dir leise ins Ohr, hast du fürs Leben schon was vor? Ich will dich gern wiedersehen, denn für mich bist du mehr als wunderschön. Samstagabend stehen die Sterne gut, dass daraus Liebe wird, wenn die Band die alten Schlager spielt und man sich im siebten Himmel fühlt. Samstagabend werden Träume wahr, ich glaub daran, dass aus diesem schönen Augenblick viel mehr werden kann. Samstagabend stehen die Sterne gut, dass daraus Liebe wird, wenn die Band die alten Schlager spielt und man sich im siebten Himmel fühlt. Samstagabend werden Träume wahr, ich glaub daran,